Hallo, hallo, hallo, hallo, good morning, we are back once again. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen, wir sind wieder da. Look at what he says in verse 4. Schau, was in Vers 4 sagt. I want you to know this, so that no one will come and lead you into error. Ich möchte, dass ihr das wisst, damit niemand kommt und euch auf Irrwege führt. Through their persuasive arguments and clever words. Durch seine überzeugenden Argumente und klugen Worte. I'll tell you what, this is really interesting. Ich sage dir was, das ist wirklich interessant. So obviously Paul had a concern that these Christians could be led into error. Offensichtlich machte Paulus sich Gedanken darüber, dass diese Christen in die Irre geführt werden könnten. And this is a legitimate concern. Und das sind legitime Bedenken. People who care about other Christians, especially new converts, they should have this concern. Jemand, dem andere Christen, besonders Neubekehrte, wichtig sind, sollte diese Bedenken haben. But look how Paul handled it. Doch schau, wie Paulus damit umging. Paul did not say, guys, I'm the only preacher you're allowed to listen to. Paulus sagte nicht, Leute, ich bin der einzige Prediger, der mir zuhören dürft. Guys, don't surf the net and listen to other preachers, it's dangerous. Lauft bloß keinem anderen Prediger nach, das ist gefährlich. You know, Paul, he had a very simple approach. Paulus hatte eine ganz einfache Herangehensweise. He taught them the truth of what happened in Christ. Er lehrte sie die Wahrheit dessen, was in Christus geschah. He made them passionately connected with Jesus. Er brachte sie in eine leidenschaftliche Verbindung mit Jesus. And this gave them the surety that will save them from being led into error. Und das gab ihm die Sicherheit, dass sie nicht auf Abwege geführt werden würden. Do you know, I had a friend many years ago who worked at the bank. Ich hatte vor vielen Jahren einen Freund, der in der Bank arbeitet. And here is what they told me. Er erzählte mir, in the training to be a banker, während der Ausbildung zum Banker, they never, ever, ever, ever trained them to figure out false money. Brachte man ihnen nie bei, Falschgeld zu erkennen. If it's like this, it's false. If it's like that, it's false. If it's like the other, it's false. Also, wenn es so und so aussieht oder diese Merkmale hat, ist es gefälscht. They trained them to make sure to 100% recognize true money. Ihnen wurde stattdessen beigebracht, echtes Geld mit 100%iger Sicherheit zu erkennen. So the focus was on the true money, not on the false. Der Fokus lag also auf dem echten Geld und nicht auf dem gefälschten. That's how they quickly recognized the false. Auf diese Weise erkannten sie Falschgeld sehr schnell. So that's exactly the approach that Paul took here. Genau das ist Paulus Herangehensweise hier. So the approach that Paul said was, look, Jesus Christ, him, his comfort, his love, his riches. Paulus lehrte sie also über Jesus, seinen Trost, seine Reichtümer. And then he said, the reason why I want you to know all this, so that you can't be led into error. Und sagte ihnen, dass sie all das wissen müssen, um nicht in die Irre geführt zu werden. Think about today. Überleg mal in der heutigen Zeit. So many Christians have been led into error through persuasive arguments and clever words. Wurden so viele Christen durch überzeugende Argumente und kluge Worte irregeführt. If you don't do what this said right here and pray intensely and hard and la la la la la la la, then God won't answer. Wenn du nicht das machst, was hier gesagt wird, intensiv betest und la la la la la la la, dann wird Gott nicht antworten. You know, I was in a meeting where I heard the preacher say this. Ich war mal bei einer Veranstaltung, in der Prediger Folgendes sagte. And the sad thing was, he said it in a meeting where he tried to sell his books on fasting. Und traurigerweise versuchte er auf dieser Veranstaltung seine Bücher über das Fasten zu verkaufen. And here's what he said. Er sagte, he said, Matthew 7 is very clear. Matthäus 7 ist ganz klar. Jesus said, ask, seek and knock. Jesus sagte, bittet, sucht und klopft an. That's when you will receive the answer from heaven. Dann werdet ihr vom Himmel erhört werden. So look what he said. Schau, was er sagte. He said, ask is you simply say a prayer of request to God. Er sagte, bitten bedeutet, dass ihr einfach im Gebet Gott eure Wünsche sagt. When you have not received and God hasn't answered, wenn ihr noch nicht empfangen habt und Gott noch nicht geantwortet hat, that means because you have not progressed yet to the second level. Heißt das, ihr seid noch nicht auf die zweite Ebene gelangt. The knocking is a more intense praying. Das Suchen ist ein intensiveres Beten. So if God hasn't answered your prayers, because you haven't been intense enough. Wenn Gott deine Gebete noch nicht beantwortet hat, waren sie also noch nicht ernsthaft genug. No, the seeking was the more intense, sorry. Dann erklärte er, and he explained, look, what you do when you really seek something, you get more intense than just when you ask something. Wenn ihr sucht, dann strengt ihr euch mehr an, als wenn ihr nur um etwas bittet. And then he said, dann sagte er, but when God God still hasn't given it to you and still hasn't answered, it's because you have to knock. Aber wenn Gott es euch immer noch nicht gegeben hat und euch geantwortet hat, liegt es daran, dass ihr anklopfen müsst. And the knocking is even more intenser and the knocking is the fasting. Das Anklopfen ist noch intensiver und das Anklopfen ist das Fasten. So if you really want from God what you've been asking him to give but he hasn't given it to you, it's because you haven't fasted. Wenn du also wirklich etwas von Gott möchtest, du ihn gefragt hast und er es dir noch nicht gegeben hat, liegt es daran, dass du nicht gefastet hast. And thousands of people, thousands and thousands and thousands bought his book. Und tausende von Leuten, tausende und tausende kauften sein Buch. Think about this. Überleg mal. Here's exactly what happened. Folgendes war passiert. These people were led into error through persuasive arguments and clever words. Diese Menschen wurden durch überzeugende Argumente und kluge Worte in die Irre geführt. I sat in the meeting and I heard for these poor people who were led astray. Ich saß in der Veranstaltung und hörte dasselbe wie diese armen, irregeführten Menschen. But it didn't matter how clever his arguments were, they could never convince me, do you know why? Aber egal, wie klug seine Argumente waren, sie konnten mich nie überzeugen. Weißt du warum? Because I've understood that my prayers are answered because I'm in Christ, not because of what I do. Denn ich habe verstanden, dass meine Gebete erhört werden, weil ich in Christus bin und nicht aufgrund dessen, was ich tue. My wisdom is in Christ, my knowledge is in Christ, it's all in Christ. Meine Weisheit ist in Christus, meine Erkenntnis ist in Christus. Es ist alles in Christus. So these people were persuaded with clever words because they had not done what Paul wanted the Colossians to do. Diese Menschen wurden also von klugen Worten überzeugt, weil sie nicht taten, was Paulus den Kolossen auftrug. To be completely woven into Christ. Nämlich völlig in Christus verwoben zu sein. You see, if Christ is your life, if Christ is your thinking, if Christ is your everything. Wenn Christus dein Leben, wenn Christus dein Denken, wenn Christus dein alles ist. Then no clever word can persuade you and draw you away. Dann kann dich kein kluges Wort überzeugen und auf Abwege bringen. This is why. Deshalb. I will keep preaching Christ. Werde ich weiterhin Christus predigen. I will draw people to Christ. Ich werde weiter Menschen zu Christus hinziehen. I will teach the new covenant. It's all in Christ. Und den neuen Bund predigen. Das ist alles in Christus. This will help people not to be drawn away. Das wird den Menschen helfen, nicht in die Irre zu gehen. Ask yourself a question. Stell dir selbst die Frage. Have you been deceived with clever words? Wurdest du durch kluge Worte getäuscht? Or are you holding firm to Christ? Oder hältst du entschieden an Christus fest? Ask yourself these questions. Frage dich das. And if things need to be fixed, fix them with the Holy Spirit. Und wenn da Dinge in Ordnung gebracht werden müssen, dann tue das mit dem Heiligen Geist. See you tomorrow. Bis morgen.